mal kurz, damit stünden die Formalia. Organisatorisches, gibt es da was? Scheint nicht der Fall zu sein, das passt ja auch, das ist ja normal. Wir kommen zunächst direkt zu den bundesweiten Themenwochen. Ich nehme an, dass ich zunächst dafür an Michael/Annette geben kann. Ja, wir hatten gestern wieder kurze Sitzung vom Organisationsteam. Stand es ja noch der, dass die Gruppe der Fachpiraten bis zum nächsten Montag die ersten Textentwürfe in den Pad einbringen will, die wir dann weiter bearbeiten. So, das läuft planmäßig, termingerecht im Moment weiter. Alles klar, gibt es dazu Fragen? Scheint nicht der Fall zu sein. Wir gehen direkt weiter und kommen zu den Freiheitsservern. Gibt es da was Neues, Astrid? Ja, ich muss das dann reinpasten, weil ich habe es tatsächlich auch nur per E-Mail gekriegt und hatte eigentlich die Hoffnung, dass heute jemand da ist. Muss mal fragen. Also Paki hatte gesagt, er würde es versuchen und ich weiß nicht, ob noch jemand von den anderen da ist. Okay. Gut, dann nächster Punkt wäre Wahlkampf Mecklenburg-Vorpommern. Da hat der Dennis Klüber ja gerade schon geschrieben, dass er kein Mumble hat, dass er schreibt gerade eben noch, glaube ich, an dem Kurzbericht, ich kann schon mal vorlesen, was drin steht, Landesliste, die hätten ja letztes Wochenende Landesparteitag, Landesliste ist aufgestellt, 10 Kandidaten, Wahlprogramm einstimmig beschlossen, 16 Punkte passen auf ein Blatt Papier und ich glaube, ihr Spitzenteam der ersten 4 Stadtspitzenkandidaten, achso, das soll so, das ist Singular, okay, passt, wunderbar, ich denke, das ist dann selbsterklärend, wenn es Fragen an Dennis gibt, dann wäre es, ich weiß nicht, ob er noch im Pad ist, dann glaube ich, macht es nicht wirklich Sinn, die hier zu stellen, deswegen würde ich dann direkt an ihn verweisen. Damit können wir weiter zum Wahlkampf Berlin. Ist da jemand da, der was erzählen kann schon? Scheint nicht der Fall zu sein. Dann gucken wir weiter. Niedersachsen. Ist da jemand da? Scheint auch nicht der Fall zu sein. Dann gucken wir weiter. Projektgruppe Wahlanalyse. Wo ist denn Klaus eigentlich? Keine Ahnung, vermutlich zu Hause. Nun gut, dann ist das so. Dann müssen wir zum nächsten Punkt erstmal weiterschauen, als da wäre Bundespolge. Astrid. Keine besonderen Vorkommnisse, allerdings habe ich einen Vorschlag gekriegt für so eine kleine mehr oder weniger Guerilla-Kampagne während des Bundestagswahlkampfs. Da habe ich das Pad verlinkt. Guckt es euch mal an. Ich finde die Idee recht charmant. Da können wir ja einfach auch mal eines der nächsten Male drüber reden, ob wir da was mit anfangen können und was wir damit so anstellen wollen. Wenn ich dazu was sagen darf, ja, die Idee gut. Was mir dabei fehlt, Wiedererkennungswert der Piraten. Der müsste noch rauskommen, wenn das Marke Piraten damit auch verbreitet wird. Ja, das kann man ja erarbeiten zusammen. Ne? Ich gucke mal, dass ich den Wutze breit geprügelt kriege, dass er vielleicht das nächste Mal kommt. Und dann können wir ja ein bisschen drüber reden. Okay. Dann Baden-Württemberg. Ist da der Volker da, beziehungsweise die Susanne? Das ist ja so, dass ich habe das noch nicht ganz sicher raus, wer von den beiden jetzt regelmäßig da sein, also wer von den beiden jetzt da sein wird und wer nicht. Aktuell kann mir aber, fürchte ich, keine Frage beantworten. Dann gucken wir direkt mal weiter zu Bayern. Tenzo, du bekommst das Pad sofort und Olaf, du hast das Wort. Ich reib's gut. Danke. Ja, ich werde hier jetzt nur drei Punkte rausgreifen. Das andere könnt ihr nachlesen. Wir hatten ja eine Lime-Survey zum kommenden Landesparteitag 2016-1. Ergebnis ist, es wird ein dreitägiger Parteitag sein. Es ist eine Zusammenlegung mit der Aufstellungsversammlung für die Bundestagswahl vorgesehen und rund 100 Piraten beabsichtigen, dort zu kandidieren. Das ist schon mal gut. Wir hatten auch schon andere Gerüchte. Wir haben auch in dieser Spur liegend ein Treffen der Bezirksvorstände gestern. Und da ist beschlossen worden, dass wir ein Bundestagswahlkampfteam formieren. Derzeit sieht es so aus, dass wir 12 Piraten haben werden für dieses Wahlkampfteam. Die digitalen Infrastrukturen, also die Themenwoche, nehmen wir aktiv teil. Die Schulung in Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, da hat es eine Diskursumfrage gegeben, habe ich letzte Woche ja auch schon erwähnt. Allerdings ist das Interesse, das dort gezeigt wurde, zu gering. Also 5 haben eventuell eine Teilnahme zugesagt. Deswegen hat der Landesvorstand aufgrund dieser Umfrage empfohlen, dass diejenigen dann durchaus an Seminaren von anderen Stiftungen teilnehmen mögen. Wir haben ja einen Präsentationstopf in Bayern, der das zulässt, dass man Teile, also auch finanziell, trägt. Wir haben, falls jemand sich mit dem Thema Bezirksverband Niederbayern über die letzten 1,5, 2 oder 3 Jahre sogar befasst hat, einen Beschluss des Bundesschiedsgerichts, der in aller Kürze sieht vor, dass der Bezirksverband Niederbayern aufgelöst ist. Es handelt sich hier um 76 Mitglieder, davon sind 37 stimmberechtigt. Jetzt geht es eigentlich nur noch darum, etwa über eine Gebietsversammlung die Zukunft des ehemaligen Bezirksverbands neu zu gestalten. Wir werden als Landesvorstand eine Pfingstklausur haben in München-Haar, die ist am 16.05. Und ansonsten möchte ich nur noch auf den Termin hinweisen der nächsten Demonstration Freiheit statt Angst. Die wird in München stattfinden am 26.05. Wer Näheres wissen will oder muss für seine Terminplanung, möge sich einfach an Arnold Schiller wenden. Danke, das war's. Alles klar, gibt es Fragen dazu? Ja, ich habe eine Frage. Bitte sehr. Die Auflösung des Bezirksverbandes. Darf ich kurz fragen, warum der aufgelöst wurde? Ja, ob die Antwort kurz ausfallen kann, wage ich zu bezweifeln. Das ist eine langwierige Geschichte mit Anmaßungen, Mutmaßungen, Unterstellungen, Zwisten, Landesschiedsverfahren und dergleichen mehr. Ich glaube, jetzt ist erstmal ein Neustart geschaffen, also die Basis für einen Neustart geschaffen worden und irgendwann wird alles gut. Gut, hat einen Grund, warum ich das frage, aber damit ist die Frage für mich geklärt. Alles gut, reicht. Danke. Okay, gut, dann next up ist der wunderschöne Landesverband. Ich scrolle runter. Berlin, ist da jemand da? Scheint denn nicht so zu sein gerade. Da kommt Bruno wahrscheinlich wieder später. Brandenburg. Niemand aus Brandenburg? Ich dachte, ich hätte gerade Thomas gehört, aber gut. Dann ist das so. Bremen jetzt aber Alex. Ich freue mich sehr. Bitteschön. Ja, Bremen ist jemand da. Jetzt würde ich ja kurz sagen, tu Dinge, aber ich glaube, das wäre etwas kurz gegriffen. Sachstandsbericht. Wir haben mit zwei Dingen zu kämpfen im Lande Bremen. Das sind vor allem die Mitgliedergewinnung. Ich glaube, die Außenwahrnehmung in Bremen, mindestens in Bremerhaven, ist momentan ganz gut. In Bremen werden wir noch dran arbeiten. Die Außenwahrnehmung ist aber für mich dann eben vorrangig. Wir müssen als Piraten nach außen wahrgenommen werden. Und das sind so momentan die Schwerpunkte, die für mich in Bremen, Bremerhaven anstehen. Und ich denke, wenn wir außen wahrgenommen werden, durch Medien, was auch immer, durch Aktionen, dann werden auch automatisch wieder Mitglieder dazukommen. Da arbeiten wir jetzt gerade dran. Ansonsten konzentriere ich mich gerade eben Strategien zu planen, Aktionen zu planen, die wir Piraten durchführen können, auch mit wenig Manpower, um uns wieder bekannt zu machen, uns ins Gespräch zu bringen und uns gut zu positionieren. Heute ist auch wieder gerade ein Artikel bei Buten und Binnen, wo es um den Sozialbetrug geht, wo ich dann halt erwähnt wurde und auch dargestellt wurde. Ich nutze das halt aus, dass Radio Bremen mit uns gut zusammenarbeitet momentan, weil es die lokale Zeitung nicht tut. Und darauf werde ich aufbauen, diese gute Zusammenarbeit aufrechtzuerhalten. Ansonsten, ja, wenn ihr Fragen habt, fragt. Kleiner Einwurf. Ich habe jetzt grob mitgeschrieben, was ich mitgekriegt habe. Ich höre dich nur sehr leise, Alex. Also wenn irgendwo was fehlt, genau, press es rein. Genau, ich hätte sonst auch selber gleich noch geschrieben, nach meinem mündlichen Bericht hätte ich sonst auch selber gemacht. Ich werde es gleich ergänzen, das passt. So gut, wir machen weiter mit Hamburg. Löst sich jetzt Rätsel darum, wer letzte Woche da war und wir uns alle nicht erinnern können? Also ich kam eben auf den Thomas Michen, weil er letztes Mal, glaube ich, im Pad stand als Vertreter für Hamburg. Deswegen dachte ich, er wäre das auch gewesen. Ja, er stand ja, eigentlich so defaultmäßig da drin. Geoffrey, es wird uns nichts helfen. Wir werden wahrscheinlich tatsächlich den Stream vom letzten Mal nochmal nachhören müssen. Dann möge es so sein. Dann machen wir weiter mit Hessen. Ist der Michael Kittlaus da? Ich meine, dass Michael, der irgendwas geschrieben hat, oder? Michael ist krank, der kann heute nicht kommen. Ah gut, dann weißt du mehr als ich. Passt, okay. Ich sehe gerade übrigens, NRW ist auch entschuldigt, aber dazu kommen wir weiter unten erst nochmal. So, dann kommen wir zu Mecklenburg-Vorpommern. Ach, was ist wieder Dennis? Ich lese mal kurz schnell vor. Stand und Unterstützerunterschriftensammlung am 1. Mai in Schwerin sehr erfolgreich. Letzter Direktkandidat wird am 12.05. aufgestellt und dann zahlreiche Austritte, vor allem in Greifswald, wo sich jetzt mir der Sinnzusammenhang nicht ganz erschließt, aber es scheint irgendwie einen zu geben. Wahrscheinlich nicht, das sieht nach Liste aus. Okay, gut, dann ist es irgendwie komisch, dass das ohne Grund oder Erläuterung oder sonst was drin steht, aber gut. Dann ist das jetzt eben so. Niedersachsen, der Adam ist aber da. Ja, hallo Leute, guten Abend. Ich habe es doch noch geschafft, bin gerade wieder da. Ich habe hier etwas Längeres rangepastet unten, das mögt ihr mir bitte verzeihen. Das war so auf die Schnelle heute eine Einladung und ich musste da unbedingt hin. Und ich wusste nicht so genau, wie ich das unterbringe mit dem Link oder so. Auf jeden Fall fange ich dann mal kurz an mit dem, was hier bei uns los war oder ist. Die erste Mai-Fete, die war hier ein Riesenerfolg. Mein Stand gehabt, der sehr viel länger und besser umschwärmt war als der Stand aller anderen Parteien und Gruppen. Und es war wirklich wunderschön und wir haben so einiges, denke ich, erreicht. Die Resonanz auf uns, die wird immer besser. Die Leute haben Mordspaß, die finden uns ganz toll, was vielleicht nicht zuletzt damit zu tun hat, dass wir halt ein Gegengewicht sind zu der anderen Seite, die nicht unbedingt so hier in Hannover vor allen Dingen gern gesehen ist. Auf jeden Fall war es wirklich toll und wir haben allen Heidenspaß gehabt. Samstag, der Global Mariana Day, da werden wir auch einen Stand haben und so einiges auf die Füße stellen. Dann CSD, dann das Klimafest und so weiter, das steht ja dann schon alles. So, wozu ich jetzt aber unbedingt gerne noch was sagen möchte und da auch den Michael einladen, unbedingt mir bitte nach der Mammelsitzung noch kurz einen Funk zu tun oder so. Ich war gerade auf einer Veranstaltung von einem neuen Bündnis, das sich um die Energiewende, um die Rettung der Energiewende kümmert. Ich habe eben einen Link da reingepastet. Es ist noch keine richtige Kampagnenseite im Netz, aber die, die da ist, muss jetzt erstmal vorerst reichen, um die Sachen, die wichtigsten, zu koordinieren. Es ist geplant dadurch, dass, wie ihr alle wisst, wahrscheinlich die diese Energiewende-Geschichte jetzt im Bundestag demnächst verhandelt wird wieder. Und an sich geplant ist, die gesamte Energiewende umzukehren. Es wird die Wende zur Energiewende und eigentlich sämtliche Errungenschaften der letzten Jahre, für die Deutschland auch inzwischen hohen Respekt sich erworben hat weltweit, sollen eigentlich gekippt werden. Und da gibt es einen festen Fahrplan dazu anscheinend. Das ist auf die Schnelle so rausgekommen auch. Und zwar die Verbändeanhörung, die ist bis zum 28. April gelaufen und läuft immer noch. Und dann gibt es am 12. Mai die Ministerpräsidentenkonferenz. Dann gibt es einen Kabinettsbeschluss am 25. Mai. So ist es zumindest geplant. Und das ist unser Stichtag. Bis dahin müssen wir irgendwas auf die Beine stellen, und zwar sehr viel, um das zu verhindern. Dann geht es in die erste Lesung am Bundestag, 2. und 3. Juni. Die Anhörung am 8. Juni. Dann die zweite und dritte Lesung, 23. und 24. Juni, noch vor der Sommerpause ist das alles geplant. Und soll dann durch den Bundestag am 8. Juli, also vor den Sommerferien, noch beschlossen werden. So, wir haben jetzt angefangen zu campaignen hier, und zwar wirklich auf die Schnelle mit allem, was irgendwie Rang und Namen hat, von Campag über Greenpeace zu, also auch unter anderem das Bündnis, das hier für die Anti-TTIP-Demo verantwortlich war, deutschlandweit, loszulegen. Wir haben jetzt auch Termine festgelegt, unter anderem nächsten Dienstagvormittag um 11 soll in ganz Deutschland, in jeder größeren Stadt, vor den Ämtern, sollen Aktionen stattfinden, Fotoaktionen, so ein bisschen Pressearbeit und ähnliches, und unter anderem auch hier in Hannover. Und ich würde halt natürlich sehr gern die Piraten mit ins Boot holen, weil das, denke ich, auch sehr gut zu unserer, zu unseren Grundlagen passt. Ja, und da war ich eben gerade, und das gebe ich hiermit weiter, und wenn da noch weitere Fragen sind, dann bitte ich Sie, euch zu stellen. Eine Bitte. Gern. Kannst du dich bitte mit Jürgen Asbeck, also Time Codex, in Verbindung setzen? Dann können wir über die Bundes-PR noch etwas trommeln. Danke. Das wäre sehr, sehr toll, weil wir haben wirklich sehr, sehr wenig Zeit bis zum nächsten Dienstag. Wir haben am Montag noch so Pressetreffen angesetzt hier in Hannover, wo wir versuchen, dann hier die lokalen Pressevertreter anzurufen, die wir alle kennen, also so reihum, dass wir eben für den Dienstag so einiges auf die Beine stellen. Es wird eine Film- und Fotoaktion, relativ spektakulär. Und eben, wie gesagt, deutschlandweit koordiniert. Ich versuche, deinen Codex nachher zu erreichen. Danke. Danke dir. Adam, ich sag nachher was. Gibt es noch weitere Fragen? Ich sag nachher was dazu, wenn ich als Themenbeauftragter dran bin. Ja, ich danke dir. Wir brauchen dich unbedingt. Okay, gut. Entschuldigung, dann NRW ist ja entschuldigt, wie oben geschrieben. Jürgen, Lepido, ist der hier im Kanal? Ja, bitteschön, du hast das Wort. Ich hoffe, man kann mich verstehen. Jo. Jo. Gut. Ja, bei uns gab es Wahlen. Wir hatten eine Landesmitgliederversammlung, die wir ja vorgezogen hatten, um nach den Wahlen danach wieder schneller und einfach auch kräftiger agieren zu können. War ein sehr gut gelungener Parteitag, ein reiner Wahlparteitag, weil wir auch an einem Tag alles durchgezogen sind. Wie geschrieben steht, sind drei Posten direkt wieder bestätigt worden. Unser ehemaliger Gensek ist jetzt Schatzmeister, und einen neuen Gensek haben wir gewählt. Und Beisitzer wurden von der Versammlung nicht mehr gewählt. Also die Versammlung hat gesagt, wir sollten erstmal keine wählen. Wir haben die konstituierende Sitzung am 13. in Mainz, und bis dahin machen wir schon jede Menge Vorarbeit, um halt danach wieder loszulegen. Und was auch ein bisschen Tenor rausgekommen ist, ist, dass wir uns wirklich mal als Gesamtpartei auch mehr sehen müssen. Und da wird die Richtung vielleicht auch aus Rheinland-Pfalz ein bisschen kommen. Wir können nur als Gesamtpartei gewinnen, und wir können oder werden ansonsten auch nur als Gesamtpartei verlieren. Und das sollten wir uns weiß ich nicht, ein bisschen mehr auf die Fahnen schreiben. Ansonsten sage ich noch Danke an Bastian und Thomas, die die Versammlungs- und Wahlleitung hatten und das sehr professionell gemacht. Ansonsten ist der normale Fu, den man halt immer hat. Ja, herzlichen Glückwunsch erstmal, ne? Glückwunsch. Ja, danke. Alles klar, dann von mir auch nochmal herzlichen Glückwunsch zur Wiederwahl. Gibt es noch Fragen nach Herrn Pfanz? Scheint nicht der Fall zu sein. Ich nehme übrigens glücklich zur Kenntnis, dass wir heute richtig, richtig schnell durchkommen. Weiter geht's mit... Wir sind im Saarland. Jörg, bitteschön. Ja, guten Abend. Diese Woche steht eigentlich nur im Zeichen des Landesparteitags, der jetzt am Sonntag stattfinden wird. Die Infos habe ich ins Pad geschrieben. Ihr seid natürlich herzlich eingeladen, wenn einer in der Gegend ist. Wir werden versuchen, die Sache zu streamen. Und diesmal wird es ein rein programmatischer Parteitag werden mit vielen Anträgen. Schauen wir mal, was dabei rauskommt. Das war's von mir. Danke. Alles klar. Gibt es noch Fragen an Jörg? Scheint nicht der Fall zu sein. Gut, dann gehen wir weiter. Sachsen, jemand da? Scheint nicht der Fall zu sein. Dann Sachsen-Anhalt. Da hatten wir doch, Mensch, mein Gedächtnis, da hatten wir doch auch einen neuen in der Runde. Ja, da müsste ich mal nachgucken. Ich bin jetzt gerade hundertprozentig sicher, aber das war das nicht der Drifter, warst du das nicht, wo ich dich gerade eben schon im Zuhörerraum sehe? Oder täusche ich mich da? Hallo, hallo. Ich fühle mich nicht verantwortlich, für den Landesverband zu sprechen. Mache das gerne stellvertretend, aber wenn es dann auch mal nichts zu berichten gibt, dann gibt es nichts zu berichten. Wir haben uns neu sortiert auf unserem Landesparteitag. Das heißt, wir haben den Vorstand neu gewählt. Wir haben im August die Hanf-Demo, die wir mitorganisieren. Ansonsten, denke ich, haben wir uns genügend ausgeruht, um der Bundestagswahl und der Berlinwahl unterstützend zugutekommen können. Mehr kann ich nicht sagen. Das reicht ja auch vollkommen. Es ging mir nur eher darum, dass ich den Namen richtig im Kopf habe. Aber wunderbar. Alles klar, gut, dann gibt es zufälligerweise noch Fragen. Ja, schreibt außer mir eigentlich auch noch jemand was ins Protokoll? Ich war gerade abgelenkt und habe nichts mitgekriegt. Das kann ich gleich machen. Ja, das wäre liebenswert, aber wenn wir schon Protokoll alle schreiben, dann fände ich es prima, wenn es auch alle machen würden. Meanwhile, I'm asking for Schleswig-Holstein. Tut offensichtlich Dinge, nachdem Geoffrey am Schreiben ist, frage ich mal nach Thüringen. offensichtlich nicht. Dann kommen wir zu den Themenbeauftragten. Urheberrecht und TTIP Bruno. Ist der da? Falls nein, hat Michael ja was reingeschrieben. Ja, genau. Es ging ja durch die Presse, dass Greenpeace Niederlande 250 Seiten jetzt veröffentlicht hat. Verhandlungsposition. Dazu gab es ein Interview mit Sven Giegold, das ist ja Europaabgeordneter von den Grünen, der in dem Interview, 3 Minuten sind das, glaube ich, sehr schön herausgearbeitet hat, warum es gut und wichtig war, dass diese Papiere jetzt veröffentlicht wurden. Es ist ja, wer die Presse ein bisschen verfolgt hat, die Medien, dann wird das ja ein bisschen abgetan von der CDU nach dem Motto, ja, es war doch eigentlich alles schon bekannt und so, warum regt ihr euch so auf? Aber ein Aspekt ist, dass Sven Giegold das auch klar formuliert hat, sie konnten diese Dinge bisher einsehen in den entsprechenden gesicherten Räumen, aber sie durften ja nicht darüber reden. So, da die Papiere jetzt aber öffentlich sind, können sie jetzt auch die öffentliche Diskussion führen als Abgeordnete. Ganz wesentlicher Punkt. Also wer Interesse hat, wie gesagt, der hat die ganze Problematik da sehr schön rausgearbeitet in dem Interview, deswegen habe ich den Link nochmal reingestellt. Alles klar. Gut, gibt es dazu noch Fragen? Ja, mich würde jetzt schon mal interessieren, was denn daran wirklich neu ist. Ich meine, es ist nicht das erste Mal, dass das geleakt wurde. Es ist nicht das erste Mal, dass wir uns gewundert haben, was da alles verhandelt wird. Was ist jetzt wirklich neu an dieser Veröffentlichung? Naja, es ist eben eine neue Situation. Die Abgeordneten können jetzt darüber diskutieren, öffentlich. Das durften sie bisher nicht. Ja, aber es wurden doch schon mehr solcher Protokolle geleakt und deshalb verstehe ich nicht, was jetzt der Aufreger an diesem einen ist. Das ja, nee, es ist das sechste Mal. Nein, Christoph, das hatte bisher nicht diesen Umfang. Es ist immer mal so ein bisschen was rausgekommen aus Protokollen, aus Verhandlungen, aber dies hier sind ja tatsächlich wohl Teile des Entwurfs. Und das, wie gesagt, ist ein Umfang, den es bisher eben auch noch nicht gegeben hat. Weitere Fragen? Scheint nicht der Fall zu sein. Dann sind wir als nächstes bei der Sozialpolitik. Ja, schönen guten Abend zusammen. Hallo. Was gibt es zu berichten? Jürgen, also der Koordinator, ein Koordinator der AG BGE, hat einen interessanten Artikel in der Flaschenpost publiziert zum Thema Finanzierung des Grundeinkommens in der Schweiz. Habe ich verlinkt. Dann habt ihr vielleicht schon gehört, es soll jetzt in Kenia ein Grundeinkommen-Experiment eingeführt werden. Und zwar soll es 10 bis 15 Jahre umgesetzt werden. Finanziert wird es durch eine private Organisation. Ich habe den Link auch da gepostet. Es ist eine amerikanische Organisation, GiveDirectly. Und da gab es also einen entsprechenden Blogbeitrag auf dem Netzwerk Grundeinkommen. Und da habe ich heute Nachmittag noch einen kurzen Kommentar dazu geschrieben. Und zwar, was das BGE eigentlich auch für eine moderne, zukunftsorientierte Entwicklungshilfe bedeuten könnte. Dieser kleine Beitrag ist auch schon veröffentlicht worden. Dann bin ich morgen bei einer Planung einer BGE-Veranstaltung am 5.6., an dem Sonntag, wo in der Schweiz abgestimmt wird über das bedingungslose Grundeinkommen, Volksentscheid in der Schweiz. Wir wollen da morgen eine BGE-Veranstaltung planen. Und zwar bin ich eingeladen worden von der Ortsgruppe ATTAC von Bonn. die sich morgen um 19.30 Uhr im DGB-Haus Ennemicher Allee in Bonn trifft. Und wollen wir mal schauen, ob wir das hinkriegen, dass wir da in der Stadtmitte etwas organisieren. Es findet auch am gleichen Tag eine andere parallele Veranstaltung in der Alanus-Hochschule statt. Und na gut, da müssen wir halt mal schauen, ob wir da auch mit genügend Leute da zusammenkommen können. Ja, dann gibt es noch zwei Termine zu nennen. Morgen gibt es die normale AGB-Mammelsitzung am Mittwoch um 20 Uhr CT und die Sozialpiraten treffen sich zusammen mit AK Soziales Hessen am kommenden Sonntag am 8.5. um 20 Uhr. Ich kann schon jetzt sagen, dass ich an beiden Terminen leider nicht teilnehmen kann, weil ich verhindert bin. Das war's erstmal von meiner Seite. Danke. Ich habe eine ganz spezielle Frage. Ja, bitte. Die Bundesregierung will ja Alleinerziehenden Geld streichen bzw. anders transferieren, wenn ihre Kinder tageweise bei anderen Elternteilen untergebracht sind. Das soll zwar als Entbürokratisierung verkauft werden, geht aber möglicherweise zulasten der Leistungsempfänger. Hast du da nähere Informationen oder kannst du dazu Stellung beziehen, zum Beispiel für die Presse? Ja, das Thema ist ja gerade erst aktuell und wir haben am kommenden Sonntag ein Treffen. Wir könnten uns da diesbezüglich zusammensetzen. Allerdings, wir haben darüber innerhalb der Sozialpiraten noch nicht diskutiert. Das muss ich so erstmal wiedergeben. Könnten wir uns denn dennoch gleich mal zurückziehen in so ein Zweiergespräch? Ich bräuchte nämlich Informationen. Eventuell könnte ich die Piraten einbauen in einen Artikel. Ja, okay, das wäre natürlich sehr gut. Dann machen wir das. Danke. Wir treffen hier. Ja. Okay, weitere Fragen? Dann gehen wir weiter zur Energiepolitik. Michael, bitteschön. Ja, ich fange mal von unten an. Und zwar ging es ja auch durch die Medien, dass die Kommission, die Endlagerkommission, jetzt einen Bericht vorlegen will und soll, ja, wie die Endlagerung gestaltet werden soll für die Atomkraftwerke. So, ich habe mal kurz zusammengetragen, mal geschaut, was kennen wir denn, was wissen wir über Kosten von dem Rückbau von Atomkraftwerken? Da gibt es eine Aussage von Hendrix, dass Greifswald wird zurückgebaut, mindestens 4 Milliarden kostet, die haben 2200 Megawatt. So, das Kernkraftwerk Stade ist noch nicht vollständig zurückgebaut, die sind noch nicht fertig, die haben 672 Megawatt, kostet 1 Milliarde. So, warum erwähne ich das so, wenn man jetzt einfach ganz schlicht mal das hochrechnet, so Faktor 1,4, 1,5 für 1000 Megawatt und wir müssen noch 22.000 Megawatt zurückbauen in Deutschland, dann liegen die geschätzten Kosten also bei mehr als 30 Milliarden. Das ist insofern interessant, weil die Kommission im Moment von den Betreibern nur 23 Milliarden fordert und die sind denen auch noch zu viel. So. Mehr muss man dazu nicht sagen. Ein Link ist verloren gegangen, Liste Kernkraftwerke. Wen es interessiert, was noch läuft, was stillgelegt ist und zu dem setze ich gleich nochmal rein. Also das nur so ein bisschen als Hintergrundinformation zu der Diskussion. Ich gehe davon aus, im Moment läuft ja ein Konsultationsverfahren. Link habe ich reingestellt, dass darüber auch noch hoffentlich intensiv diskutiert wird, weil so kostet es die Gesellschaft auf jeden Fall viel Geld. Ja, dann ganz kurz, ich war ja in Hannover im Umweltministerium bezüglich Stromnetzplanung in unserer Region und generell auch. Habe da die Empfehlung bekommen, mich mit dem Ministerrat Schulz vom BMWI in Verbindung zu setzen, weil der verantwortlich ist im BMWI, also im Ministerium für Wirtschaft und Energie, für nationale europäische Stromnetze. Mit dem habe ich auch telefoniert. Das war ein kurzes, aber ganz vernünftiges Gespräch und hat darum gebeten, dass mein Gesprächswunsch ihm nochmal per E-Mail zukommt. Ich habe ihm dann eine E-Mail geschrieben und dachte mir zum Schluss, als ich die E-Mail gelesen habe, also eigentlich kann er das Gespräch nicht ablehnen. Ich habe aber noch keine Antwort, mal schauen. Ich würde das sehr gerne mit dem Besuch in Berlin zur Jahreskonferenz Rat für nachhaltige Entwicklung kombinieren. Das wäre also um den 31. herum. Mal gucken, was da passiert. So, jetzt zu dem wichtigsten Punkt und auch Adam zu dir. Also folgendes, einmal zum Orangebuch. Wir haben uns entschlossen, dass wir diesen Termin 31. Mai nicht halten können. Es ist so viel zu recherchieren und sauber zu formulieren, weil das, was wir ausarbeiten, kriegt den Umfang einer Bachelorarbeit und soll auch nicht angreifbar sein. So, das hat zur Folge, dass wir in einem geordneten Prozess das nicht bis Ende Mai schaffen, zu Ende zu führen. Deswegen haben wir gesagt, der nächste und politisch eigentlich auch noch bessere Termin ist nämlich gerade, wenn das neue EEG im Bundestag beschlossen wird. Die letzte Sitzungswoche vor dem Sommer ist ja Anfang Juli. Du hast den 8. Juli genannt. Da wird es dann voraussichtlich beschlossen. So, und da möchten wir unser Orangebuch fertig haben. Ich gehe davon aus, dass wir das dann auch schaffen, aber es wird noch ein harter Monat Arbeit. Was steht da drin? Im Prinzip, ganz kurz zusammengefasst, die Energiewende geht technisch, eigentlich ohne Probleme. Die Bundesregierung macht keine Energiewende, das weisen wir nach. Rechnen wir sehr einfach vor, ist auch schlicht einfach so. Und wir machen konkrete Vorschläge, wie wir Bürger das sozusagen jetzt in die Hand nehmen können. So, das passt natürlich wunderbar zu den NGOs und weiteren Aktionen. Jetzt muss man nur gucken. Ich habe gesehen, du hast einen Link von einer Windenergie reingestellt. Auch der Bundesverband Windenergie hat die größten Probleme mit dem Änderungsentwurf zum EEG, weil das Ausschreibungsverfahren, was im Moment nur für Photovoltaikanlagen gilt, soll auch für Wind eingeführt werden. Das ist aber schon länger bekannt. Das führt aber wahrscheinlich dazu, dass Projekte im Windbereich sehr viel weniger projektiert werden, durchgeführt werden. Deswegen kommt aus der Richtung wohl der meiste Druck. Und was wir ja zusammen machen können, müssen wir uns mal abstimmen. Ich glaube, also wir kommen erst mit unserem Buch und mit dem konkreten Vorschlag, dem Gegenentwurf sozusagen zu dem, was die Bundesregierung macht, aber ist Anfang Juli. Dazu noch. Scheint nicht der Fall zu sein. Gut, dann gucke ich mal weiter. Der bestenfalls. Ui, weil ich es getippt habe oder weil ich als Themenauftragsrahmen bin? Weil du als Themenauftragsrahmen bist. Ah, okay. Dankeschön. Schönen guten Abend erstmal zusammen. Jetzt muss ich mal gerade reinspringen, weil ich habe mir da Sachen reingeschrieben. Ah ja, genau. Teilnahmepolge F-Runde. Ja, so spannend die Runde hier auch oftmals ist und so informativ, muss ich sagen, die AG Drogen- und Suchtpolitik leidet darunter. Ich habe extra den Termin umgestellt auf 19 Uhr oder wir haben den Termin auf 19 Uhr umgestellt und das ist ein ganz Konstrukt. Also die Uhrzeit ist einfach zu früh, das ergibt sich einfach durch die Teilnehmerzahl. Ich hänge da so ein bisschen im Konflikt. Ich werde aufgrund des Meinungsbildes die Uhrzeit der AG-Sitzung wieder umstellen auf 20 Uhr. Bedeutet, dass ich hier letztendlich nur teilanwesend sein kann, was mich traurig macht. Aber ich komme gerne rein und berichte. Und ein Protokoll gibt es auch, was ich nachlesen kann, weil wie gesagt, das ist das, was mich so ein bisschen traurig macht. Aber darauf wird es hinauslaufen, leider, leider. Das möchte ich einfach ankündigen, ohne hier, wie gesagt, den Eindruck erwecken zu wollen, ich möchte nicht teilnehmen. Piep, kleiner Tipp. Bitte, gerne. Du musst ja auch nicht jedes Mal da sein. Also wenn du jetzt sagst, okay, ich komme einmal im Monat vorbei, so wahnsinnig viel ist von mir eh nicht zu berichten, dann reicht das ja auch. Also ich komme gerne vorbei und Vielleicht kann man es wirklich so arrangieren, dass er mich kurz reinruft, falls ich noch in der Sitzung bin. Ich meine, ich bin aufgrund der Zeit meiner Beauftragung immer der Letzte in der Reihe. Und von daher könnte das schon gut passen, dass ich hier, sage ich mal, so die Schlussrunde mache. Das kriegen wir hin. Das ist also, das kann ich definitiv machen. Da sehe ich auch kein Problem damit. Solange ich den Raum finde, wird das alles, also würde das problemlos hinhauen. Und bevor wir die hier natürlich die gesamte Sitzung kaputt spielen, halte ich das für sinnvoll. Danke. Super. Das klingt gut. Kriegen wir hin. Ja, jetzt zum Eigentlichen. Am Samstag habe ich mich privat als Piratenparteimitglied angemeldet auf der Lust und Rausch. Das war eine Veranstaltung in Köln. Die war sehr interessant, auch für mich, waren ganz neue Sachen. Schwerpunkt ist gewesen Drogenkonsum im Bereich Homosexualität. Also sprich private Sexpartys und so weiter, Harm Reduction. Es war wirklich interessant. Es war die erste Veranstaltung, die eine Vorbereitung von 6 Jahren hatte und es waren 200 Teilnehmer da. Gut. Es ist nicht mehr weit. Mary Jane klopft an. Wir haben Zuschüsse insgesamt von 4.200 Euro. Das ist ziemlich geil. Ich habe leider keinen Überblick, wer bezahlt hat. Ich hoffe, den kriege ich morgen. Hatte mit der Schatzmeisterei entsprechend, hab sie darum gebeten, sich darum zu kümmern, weil ich spätestens nächste Woche Sachen bestellen muss für die Messe. Also wenn wir das Geld wirklich zusammen haben und das wirklich auf dem Konto ist von der Bundespartei, dann wird die Messe mit Sicherheit ein Kracher. Also dann sind wir ausgestattet, dann werden wir die Sachen haben, die wir haben wollen. Und dann wird das mit Sicherheit auch ein Plus für den Wahlkampf. Ich glaube, der Bruno hatte sich angemeldet, uns auf dem Stand zu besuchen. Da freue ich mich ehrlich gesagt drauf. Das wären 3 spannende Tage dort und sicherlich recht knackig. Ja, dann vielleicht noch ganz kurz, also mit der Presse, die Zusammenarbeit macht wirklich Spaß, da funktionieren viele Sachen. Das Thema Drogenpolitik wird auch tatsächlich forciert, macht Spaß. Und da komme ich direkt zu morgen. Morgen ist eine ganz spannende Sache. Morgen, trotz einer Pressemitteilung von Herrn Gröhe von letzter Woche, dass man das Cannabis, medizinisches Cannabis 2017 in Angriff nehmen würde, ist es tatsächlich so, dass wir morgen eine Kabinettssitzung haben, wo es genau um dieses Thema geht, wie auch um, dass man versucht, Legal Highs im BTMG zu erfassen. Das finde ich unglaublich spannend. Also sprich, man versucht Substanzen, die man noch nicht definieren kann, ins BTMG einfließen zu lassen. Das soll morgen passieren, wie gesagt, Kabinettssitzung. Ansonsten, ja, Global Marijuana Marsch, eben schon mal habe ich schon mal gehört. Wir laufen auf den Samstag zu, das ist der Haupttermin, 7. Mai. Da werde ich selber in Köln sein. Wäre gerne in Bremen, aber ich glaube, ich schaffe das einfach nicht. Aus zeitlichen und auch finanziellen Gründen. Aber Bremen, muss ich sagen, forciert. Ich kann nur jedem empfehlen, nach Bremen zu gehen. Lass es da krachen. Bremen hat sich aufgrund eines Beschlusses nach vorne getan, was die Legalisierung oder Regulierung betrifft. Ansonsten bin ich noch am 14. Mai in Düsseldorf und werde dort auch wohl eine Rede halten. Ja, und ansonsten bin ich eigentlich durch aus Japan. Ja, kurze Frage oder mehr Hinweis. Wir haben unsere AG-Sitzung Energiepolitik genau aus dem Grunde auf 21.15 Uhr gelegt und wir leben damit eigentlich sehr gut. Wäre das für euch nicht auch eine Alternative? Würde ich gerne zur Diskussion stellen. Ist vielleicht eine. Ansonsten glaube ich aber, würde ich tatsächlich die Regelung oder die Idee, die wir eben besprochen haben, präferieren, weil das ist eine Kernzeit und 20.15 Uhr ist schon wieder recht spät und es gibt Sitzungen, die auch tatsächlich schon mal länger sind und umfassender sind und ich möchte ungern die Leute bis 23 Uhr versuchen, im Mammel zu halten. Ich habe noch eine kurze Anmerkung. Ich möchte auch für Bremen werben. Wir haben die Gesetzesvorlage, die kommen soll. Ich habe noch nichts Konkretes gesehen und ich kann dazu nur sagen, wir haben es ja im Wahlkampf ganz offensiv auch vertreten als Wahlkampfthema, Cannabis-Legalisierung oder Legalized. Ich bin da mit Jess aus Berlin im Austausch, weil die nach den Erfahrungen in Berlin eben skeptisch ist mit solchen Gesetzesvorlagen. Deswegen ist es gut, wenn man nach Bremen kommt, dort ordentlich Druck macht und sieht, dass wir viele sind. Das wird wahrscheinlich das befeuern, dass es in die richtige Richtung geht. Vielleicht jetzt auch noch ein ganz kurzer Hinweis. Vielleicht lässt du dich mal blicken in der AG Drogen- und Suchtpolitik. Da kann ich dir gerne mal was dazu sagen, was realistisch und was nicht realistisch ist. Okay, mache ich gerne. Alles klar, danke. So, jetzt gucken wir mal kurz. Ich glaube, ich sehe aktuell keinen weiteren Themenbeauftragten mehr da. Jetzt haben wir unter Top 4 noch einen Text, von dem ich glaube, dass er von Gernot sein müsste. Zugleich ist es so, dass wir noch, also das weiß jetzt natürlich wieder nur ich, aber wir haben noch Lilly da, die ebenfalls noch was hätte bezüglich einer Aktionsvorstellung. Ich würde in Anbetracht der Tatsache, dass ich würde an der Stelle gerne Lilly vorziehen, weil ich glaube, dass das zeitkritischer ist. Deswegen würde ich an gerne Lilly das Wort erteilen. Je nachdem, wie lange oder kurz wir jetzt brauchen, hat selbstverständlich das unter Top 4 auch gesehen. Und wenn es ist, dann machen wir halt heute nochmal 5 oder 10 Minuten länger dafür. So, Lilly, bitteschön. Ich höre dich nicht. Nein, alles klar. Wenn ich auf off geschaltet bin, dann kann ich natürlich auch nicht. Das ist eine reine Vorsichtsmaßnahme. Aber jetzt hört ihr mich. Ja. Und wie? Wunderschön. Gut, ich mache mich wieder etwas leiser. Es geht um den wunderbaren Katholikentag, der ja irgendwie das Thema ist, was mich hier so unfreiwillig verfolgt. Es geht immer noch um das Aktionsbündnis Keine Millionen, was 2 Jahren und auch im letzten Jahr richtig gut Presse gebracht hat, unter anderem für Piraten. Im Moment bin ich leider allein, weil, ich sag jetzt mal, das Interesse lässt halt immer so nach, obwohl ich es versuche, am Kochen zu halten. Dabei doch parallel zum Katholikentag jeden Tag eine Veranstaltung zu organisieren, wo wir sagen, das ist die Alternativveranstaltung. Da kann man hingehen, wenn man nicht Katholikentag gucken gehen möchte. Und meine Bitte ist einfach, wer die Möglichkeit hat, in den Tagen des Katholikentags, das wäre der 25. bis 29.5., also nicht mehr so lang hin, die Möglichkeit hat, uns da bei den Veranstaltungen zu unterstützen und sei es tatsächlich nur mit dem Dasein, mit Manpower, also mit der Teilnahme, das wäre mir wahnsinnig recht. Besonders ans Herz legen möchte ich euch, dass es mir gelungen ist, parallel zum großen Abschlussgottesdienst, der bei uns hier auf dem Augustusplatz, auf dem größten Platz der Stadt stattfinden wird, eine Nudelmesse herzubekommen. Wird, soweit ich weiß, die erste öffentliche hier in Sachsen sein. Und wir haben uns da noch eine ganz besondere Sache einfallen lassen, Bruder Spaghettos und ich. Und es wäre schön, wenn wir da so viel wie möglich sind. Das wird am Sonntag, also am 29.05. früh, also vormittags sein. Wir haben uns auf 11 Uhr geeinigt, damit ein bisschen Ausschlafen möglich ist. Und da wäre es auch ganz toll, wenn so viel wie möglich da sind. Bruder Spaghettos bittet darum, im Piratenoutfit und nicht mit Nudelsieb. Das wäre jetzt das Wichtige. Sailor, du hattest eine Zwischenfrage? Wolltest du was sagen? Nö, ich nicht. Ach so, du zuckst immer zwischendurch rot. Ich dachte, du hast dreimal so angesetzt. Okay, dann rede ich weiter. Am Abend davor soll es einen bunten Abend geben. Die erste Wahl war, dass ich Bruno gefragt habe, ob er eventuell ein Gratiskonzert mit das ich hier geben wird. Das Problem ist, da ein Wochenende vorher WGT hier ist, hat er gesagt, er hat Gebietsschutz und darf nicht auftreten. Das ist doof. Das haben wir nicht anders hingekriegt. Deswegen wird es jetzt einen bunten, ich sage jetzt mal, Kleinkunstabend geben. Auch da habe ich die Bitte, wenn ihr eventuell noch Bands, Slam-Poeten, andere Menschen kennt, von denen ihr glaubt, die hätten Lust auf einen kleinen Auftritt, wäre ich sehr dankbar, wenn ihr da eventuell Kontakte vermittelt. Das wäre der 28. Das soll abends sein, Samstagabends halt die Veranstaltung. Und ansonsten kann ich nur darum bitten, wenn ihr noch irgendwie Gelder für Aktionen überhaupt, wo ihr sagt, Laizismus ist ein Piratenthema, da würden wir gerne was in den großen Topf spenden, dann wäre ich auch sehr dankbar dafür, weil ich gerne noch Aufkleber, vielleicht kleine Programmzettel drucken würde und ich würde gerne drei Flaggen mit dem Keine-Millionen-Logo bestellen und wenn ich so eine kleine Anzahl Flaggen bestelle, ist es halt ziemlich teuer. Aber mehr brauchen wir halt nicht, aber ohne Flaggen ist richtig doof. So, gibt es dazu Fragen, Diskussionsbedarf etc.? Ich schreibe gerade noch kurz das, was Lilly gesagt hat, nochmal ins Pad schnell, deswegen fühlt euch frei, was zu sagen. Ja, ich habe kurz nur eine Frage, wo soll denn dieser Katholikentag stattfinden? Bei uns hier in Leipzig, ich dachte, das war gesagt und gewusst, Entschuldigung, es ist in Leipzig. Es ist der 100. Katholikentag und das wollte ich noch erwähnen, gut, dass du mir quasi den Anstoß gibst. Wir werden massiv Medienaufmerksamkeit haben. Ich habe jetzt durchschnittlich schon 2 Interviewanfragen pro Woche, was echt hoch ist, also nur zu diesem Thema. Ich bin schon zu Live-Interviews angefragt worden während des Katholikentags etc. Also wir haben da auch wirklich massiv die Möglichkeit, da auch Presse zu generieren und das wäre insgesamt wirklich, denke ich, sehr wünschenswert. Dann habe ich noch eine Frage. Du sagst immer wir. Was habt ihr denn da konkret vor? Macht ihr da jetzt eine Gegenveranstaltung? Das hat sich gerade so angehört, als wenn ihr irgendwo abseits vom Katholikentag etwas aufziehen wollt, um Menschen anzulocken, die jetzt nicht so der Kirche so gut gesonnen sind. Okay, ich werfe noch etwas Background rein. Entschuldigung, ich habe den jetzt vorausgesetzt, das tut mir leid. Ja, nee, ist in Ordnung. 2014 ging es hier darum, dass der Katholikentag von der Stadt Leipzig 1 Million Euro haben wollte als Zusatzfinanzierung. Die haben sie bekommen. Ich habe versucht, dagegen ein Bürgerbegehren anzuschieben. Wir sind knapp an den erforderlichen Unterschriften gescheitert. Wir hatten 18.441 und hätten 22.500 gebraucht. Also es war richtig derbst knapp. Wir hatten aber auch nur 3 Monate. Es lief unter dem Label Keine Millionen. Keine Millionen ist unter anderem, also ein Teil von Keine Millionen sind die Piraten, aber es sind halt auch andere mit dabei. Zum Beispiel 2014 war die Giordano Bruno Stiftung mit dabei, die Linken waren mit dabei, die Partei war mit dabei, so Sachen. Also das wechselt aber. Ich sag jetzt mal, das Label ist halt Keine Millionen. Es wird aber, da, also ich sag jetzt mal so, das ist halt so geworden, aber ich bin da auch nicht böse drum, wird sehr stark mit mir als Piratenstadträtin in Leipzig assoziiert, ist also insofern immer die Piratenverknüpfung da, was ich auch gut finde. Also ne, das kann ja nur Werbung für uns sein. Das haben wir sozusagen seit 2014 jetzt am Köcheln lassen und die Aufmerksamkeit, die hier in Leipzig generiert wurde, hat unter anderem dafür mitgesorgt, dass in Münster die Finanzierung für den Katholikentag abgelehnt wurde, obwohl Münster ja katholisches Hochland ist. Insofern, der Katholikentag, der jetzt hier stattfindet, der ist zu 50% staatsfinanziert, also die haben ein Budget von 10 Millionen und 4,5 Millionen davon kommen aus öffentlichen. Geht also, Entschuldigung, jetzt bin ich abgeschnitten worden, glaube ich. Also es geht hauptsächlich um die Finanzierung des Katholikentages und Es geht eben darum zu sagen, wenn wir für andere Sachen eben kein Geld haben, dann können wir auch solche Veranstaltungen nicht finanzieren. Noch dazu, wo das ja Veranstaltungen sind, die selber leistungsfähig sind. Und um da die Aufmerksamkeit eben weiter drauf zu lenken, gibt's jetzt eben ein Alternativprogramm, wofür quasi keiner bezahlt hat. Okay, danke. Das war das letzte Mal das Entscheidende. Okay, aber wenn du mal lieb bist, kannst du vielleicht deine E-Mail-Adresse noch hier ins Bitchat reinposten, dass man da vielleicht nochmal Kontakt aufnehmen kann? Nee, dann gleich zurück ins Pad, dann findet man die einfacher. Aber gut, sei es wie es sei. Ja, Kontaktdaten wären allgemein, also ich weiß nicht, ob du die E-Mail-Adresse reinschreiben willst, aber Kontaktdaten wären natürlich nicht das Schlechteste. Wenn ihr mir bloß nochmal das Pad irgendwie hier in den Mumble-Chat reinwerft, dann kann ich das auch eintragen. Hast du es bekommen? Ja, ja, alles da. Perfekt. Ansonsten, falls du mal guckst, ich habe in jetzt Zeile 77 bis 82 nochmal mitgeschrieben, was ich alles mitgenommen habe. Ich bin mir jetzt nicht sicher, falls ich was übersehen oder vergessen habe, dann trag's doch einfach nochmal nach. Mach ich. Ansonsten gucke ich gleich mal in meinen Kalender. Ich wollte ihn seit heiligen Zeit mal wieder nach Leipzig fahren. Ich wollte auch einfach nochmal fragen, ob es möglich wäre, dass ihr quasi das auch nochmal wirklich über die Mailingliste der Vorstände raushaut, so dass ich vielleicht auch ein bisschen Rückmeldung kriege, wer vielleicht käme oder so. Also dass das jetzt nicht so verhallt, weil ich bin da jetzt sehr auf Feedback angewiesen und ja. Ich werde das auch noch auf dem Vorstandsportal veröffentlichen. Super. Ach, eine Frage noch vielleicht der unter den Anwesenden hier. Also ich würde auch noch jemanden suchen, der sich mit öffentlichen Filmvorführungen auskennt. Also wenn da jemand Ahnung hat, insbesondere was so Rechte und so weiter anbelangt, bitte zu mir werfen. Okay, gibt es noch Wortmeldungen, Fragen, Meldungen auf die Frage nach Filmvorführungen oder noch irgendwas zum Katholikentag? Scheint nicht der Fall zu sein. Gut, dann würde ich sagen, springen wir jetzt noch mal ein paar Minuten in das rein, was unten bei Top 4 steht. Ich glaube, das war von dir, Gernot, oder? Ja, es dauert auch nicht lange, ganz kurz. Also ich finde es ja immer ganz wichtig, dass wir Piraten uns auch draußen mit einmischen in politischen Diskussionen, dass wir da auch Präsenz zeigen, dass wir unsere eigenen politischen Zielsetzungen da veröffentlichen und auch zur Diskussion stellen. Und dazu eine Anmerkung. Also ich habe am letzten Freitag an einer BGE-Veranstaltung teilgenommen in Bonn. Die war sehr gut besucht mit 40 Teilnehmern, unter anderem Professor Sascha Liebermann und Ute Hedrich vom Amt für Mission, Ökumene und Weltverantwortung der Evangelischen Kirche Westfalen. Und was sehr interessant war, war ein Beitrag aus Holland, nämlich von Timo Verlaat von der Utrecht-Universität School of Economics. Da wird ja praktisch in 16 Gemeinden ein BGE-Modell gestartet und er betreut das mit. Er hat es so ein bisschen vorgestellt, wie es finanziert wird und so weiter. War also eine sehr interessante Veranstaltung und was ich also wieder gut fand, wir konnten auch da unsere Flyer positionieren auf dem Informationstisch. Also wir Piraten oder sagen wir mal, die politische Zielsetzung der Piraten war da also auch präsent. Und ich habe an diesem Abend eine Einladung bekommen zum regionalen Treffen des Netzwerk Grundeinkommens im Mai in NRW. Das Thema dieser Veranstaltung hauptsächlich wird sein Vernetzung und Aktionen. Und ja, ich finde es halt sehr gut, dass man mich eingeladen hat, an diesem Treffen teilzunehmen als Vertreter der Piratenpartei. Und wie gesagt, das wollte ich nur noch kurz erwähnt haben. Ich möchte, dass wir Piraten uns wirklich draußen auch mit einbringen in Diskussionen und auch eine stärkere Vernetzung umsetzen. Gut, das war's schon von meiner Seite. Vielen Dank. Alles klar. Gut, dazu noch jemand was? Wenn dem nicht der Fall ist, dann beschließe ich nämlich diese Sitzung um 21.02 Uhr. Wir haben genau 60 Minuten gebraucht, weil wir ja auch 2 Minuten zu spät angefangen haben. Wunderbar, ich danke euch allen sehr. Danke euch für eure Zeit und wünsche euch eine schöne Woche und bis nächsten Dienstag. Adam, gehen wir in einen Zweierraum? Ja, gerne. Mach du mal, ich komm rein. Gernot, machen wir dasselbe? Wir gehen bei den Sozialpiraten, okay? Okay. Ich fühle mich ja so, als hätte ich was Unanständiges angerichtet. Ich wollte gerade sagen, es hat mir nie jemand gesagt, dass ihr mal alle anschließend ins Separé geht. Oha. Und ich sag noch, das ist interessant hier, sag ich, aber du glaubst mir ja immer nicht. Wollen wir auch noch um die Ecke? Ja, in Wirklichkeit ist das hier die wöchentliche Sitzung der AG Piratenzwinger digital. Wie erzählt das nur keinem? Ja, sowas in der Art. Ich hab mal nur eine Frage an Lilly. Ja? Kannst du das, was du vorhast für den Katholikentag, kannst du das, hast du da schon einen Plan? Weil sonst könnte ich vielleicht irgendwie, also mit so einem kleinen Plan kann man vielleicht ein bisschen gegenplanen. Also was heißt gegenplanen? Mitplanen, Entschuldigung. Also ich habe einen Plan, die Problematik liegt eher daran, dass der also das ist ja erstmal das, was ich gerne haben würde, also was ich mir quasi über die längere Zeit überlegt habe. Und davon ist jetzt einiges halt schon geht nicht, beziehungsweise ist noch nicht ganz in trockenen Tüchern. Deswegen kann ich manches noch nicht so ankündigen, wie ich gerne würde. Das ist alles ein bisschen kacke, aber wie soll ich sagen, also wir Piraten improvisieren können wir ja, ne? Also ja, prinzipiell kann ich dir das durchaus zukommen lassen, was ich mir ausgedacht habe.